Mich interessiert nicht, wie Menschen sich bewegen, sondern was sie bewegt. Dieser Satz stammt von Pina Bausch. Sie galt mit ihrem Wuppertaler Ensemble international als herausragende Repräsentantin des modernen Tanztheaters. Als sie 1940 in Solingen als Tochter eines Gastwirts geboren wird, deutet nichts darauf hin, dass sie später zur Kultfigur der internationalen Tanzszene wird. Schon als Kind nahm sie Ballettunterricht. Mit 14 begann sie ein Tanzstudium an der Essener Folkwang Hochschule. Ihr Studium setzt sie in New York fort. 1962 kehrt sie nach Deutschland zurück, tanzt im Folkwang Ballett als Solistin. 1973 wird sie in Wuppertal die jüngste Ballettchefin Deutschlands. Es geht nicht um Kunst, auch nicht um bloßes Können. Es geht um das Leben und darum, für das Leben eine Sprache zu finden. Wir haben erfahren dürfen, dass wir nicht nur zu Hause, sondern überall auf verschiedene Weise verstanden werden können. Dass Tanz, wie wir ihn zeigen, Gefühle, Erinnerungen, Hoffnungen weckt, die alle Menschen gemeinsam haben. Kinderspiele und Geschlechterkampf, das waren die Themen ihrer Stücke. Jedes Mal fiel es ihr schwer, ihren Inszenierungen einen Namen zu geben. Oft hatte die Premiere noch keinen Titel. Weltweit feiert sie Triumphe. Überall wird sie mit den höchsten Kulturpreisen überhäuft. Unter anderem erhielt sie den japanischen Kyoto-Preis und den Goldenen Löwen der Biennale von Venedig. Ihr Tod hat in der Kulturszene Betroffenheit ausgelöst. Der Wuppertaler Kulturdezernent Matthias Nocke. Wuppertal hat seiner Ehrenbürgerin unendlich viel zu verdanken. Man kennt in den hintersten Winkeln der Welt den Namen dieser Stadt dank dem Tanztheater Pina Bausch. Frau Bausch wird einen unersetzlichen Verlust für das moderne Tanztheater Deutschland, Europa und der Welt und natürlich hier in Wuppertal bedeuten, der nicht so ohne weiteres aufzufangen sein wird. Wuppertal verneigt sich in Dankbarkeit vor dieser großen